Eric Clapton, der du riffst. Geblüßt werde dein Tonleiter, dein Dreiklangkomma, dein Takamini geschehe, wie im Himmel, so auf Ohren. Unsere erregendes Liedbreak gibst uns heute. Und vergib uns, Pete Townsend, wie wir vergeben unsere Rolling Stones. Und schwör uns in Versuchung zu üben, sowie erlöse uns von den Prinzen, denn dein ist das Rickenbacker und die Jazz und die Spärlichkeit in allen Lokalen. Amen.